noch immer nicht verstehe. Warum musstest denn gerade du viel zu früh aus dem Leben gehen? Es geht in meinem Kopf nicht weit, dass du nicht mehr bei uns bist. Ich frage mich immer wieder, weshalb das Leben so ungerecht ist. Dieses Auto, es ging alles ziemlich schnell. Zum Glück hast du nichts mehr gespürt. Ein schwerer Verlust, heil durch deinen Tod. Unser Leben hat Fröhlichkeit verloren. Deine Zeit auf Erde auch vorbei. In unseren Herzen musst du ewig leben. Doch kein Mensch der Welt kann mir auf die Frage nach dem Grund eine Antwort geben. Ich kann es noch immer nicht.